Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Drums. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Drums. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle.

ein weiteres Party-Highlight für den Dezember ist der Geburtstag von Mark Spoon. Das ist nächstes Wochenende. Das geht von Samstagnacht bis Montagmorgen. Mit dabei sein werden DJs wie Carl Cox, John Aquaviva, Justin Bergman, Hype und Ed Rush, Jose Padilla vom Café Del Mar in Ibiza und noch solche Mätzchen wie Nils Buckelberg und DJ Hausmarke in der VIP-Lounge. Also das Ganze ist sehr empfehlenswert und vor allen Dingen nicht erscheinen wird als persönliche Beleidigung gefunden. Also bitte vollzählig anwesend sein. Und jetzt geht's weiter. We'll be right back. We'll be right back. H3 Club Night mit DJ T. Und nochmal der Hinweis auf die Ruf 7-Jahres-Party in der Box am 21. Dezember. Wir feiern wieder auf zwei Ebenen, Box und Café Fundus. Mit dabei sind DJ Hell, DJ Herbert, Yannick, Gruber Klein, T-Bass und ich, DJ T. Zum Anrufen hier im Studio, das ist die 069 155 691. HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 43 zwischen Kelsterbach und Kreisel unter Schweinsteg in Fahrtrichtung Frankfurt wegen Bauarbeiten. Die Umleitung ist beschildert. In Hessen gebietsweise Straßenglätte durch überfrierende Nässe. In den Höhenlagen von Eifel, Hunsrück und Westerwald gebietsweise Behinderungen durch Schnee und Eisklette. DJ T in der HR3 Club Night.